Wenn ich renne, dann nicht rein. Hilfe! Ist da jemand? Ich kann nicht raus! Kein Ton! Das ist Wahnsinn! Sie müssen doch irgendwo sein! Nein, du musst mitkommen. Thank you. creature. And rocks make me.